Thema: Urlaub und Verkehrsmittel. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster: Wenn der Sommer und damit die Urlaubszeit kommt, muss in der Familie nicht nur das Reiseziel bestimmt werden, sondern auch, welches Verkehrsmittel dabei sinnvoll ist. Die beiden Bilder stellen Argumente Auto versus Flugzeug gegenüber. Der Autourlaub scheint die einfachere Wahl zu sein. Wer mit dem Auto reisen möchte, ist unterwegs besonders flexibel und unabhängig. Auf beiden Bildern sind Kleinkinder zu sehen, mit denen eine Flugreise bestimmt problematisch wäre. Für Kinder ist der Flug ein unvergessliches Erlebnis, das stimmt. Besonders vor ihrem ersten Flug sind sie wahnsinnig aufgeregt und entzückt vom Flughafen und den Fliegern. Aber Eltern sollten gründlich überlegen, ob Fliegen mit 2 Kids unter 3 Jahren wirklich die beste Option ist. Als ich 1 Jahr alt war, sind meine Eltern mit mir nach Deutschland geflogen und ich soll nach ihren Erzählungen den ganzen Flug hindurch an Bord geheult haben, was dann sehr unangenehm für die anderen Passagiere war. Nach den verschärften Sicherheitsmaßnahmen auf Flughäfen ist es darüber hinaus fraglich, ob Babynahrung, Spielzeug, Windeln etc. mit an Bord genommen werden dürfen. Also Familien mit Kleinkindern, die umfangreiches Gepäck haben, sollten eher das Auto wählen. Mit dem Auto entscheiden Sie selbst, wann Sie losfahren. Da müssen Sie nicht mitten in der Nacht aufstehen, weil der Ferienflieger um 8 Uhr morgens startet. Sie können Ihre Reiseroute selbst festlegen und machen dann Pause, wann es Ihnen passt. Der Preisfaktor spricht ebenfalls für den Autourlaub. Im Gegensatz zum Flugzeug kostet die Autofahrt immer dasselbe, auch wenn das Auto mit einer vierköpfigen Familie besetzt ist. Für Familien scheint dies eine Alternative zu sein, die die Urlaubskasse schont. Das dritte Argument für das Auto ist, dass da alles mitgenommen werden kann, was in den Kofferraum passt. Mir scheint sehr unwahrscheinlich, dass man so einen Strandball wie auf Bild 1 mit aufs Flugzeug nehmen würde oder dürfte. Beim Fluggepäck muss man genau abwägen, was wirklich wichtig ist und was leider zu Hause bleiben muss. Andererseits ist ein Flugurlaub die schnelle und bequeme Lösung für größere Entfernungen. Nach Wien würde zum Beispiel niemand fliegen, aber mit dem eigenen Auto nach Korfu zu fahren, mit oder ohne Kinder an Bord, ist relativ problematisch und nur Abenteuerlustigen zu empfehlen. Bequemlichkeit ist ein weiteres Pro für die Flugreise. Abgesehen von einigen stressigen Momenten am Flughafen, dass man sich zum Beispiel die Schuhe ausziehen muss, wenn man die Sicherheitstore passiert, bietet sie mehr Entspannung als eine lange Autofahrt. In der Luft gibt es keine Staus und Passagiere können sich bequem in ihren Sitzen zurücklehnen und die Augen schließen. Manchmal ist eine Flugreise auch preislich die bessere Wahl. Bucht man den Flug Monate vor der Urlaubssaison, kann man oft ein Schnäppchen machen. Dies erfordert aber gründliche Planung, so dass ich denke, dass eine Last-Minute-Buchung mehr für Alleinreisende als Familien die gute Option ist. Wenn man sich fürs Flugzeug entscheidet, muss noch eine Checkliste zusammengestellt werden, um sicherzugehen, dass nachweislich an alles gedacht wurde.